Den Sunday Service zu hören, zu empfangen, Hamburg beim freien Sender Kombinat. Eben gerade gab es Out Cold zu hören. Die Band aus England hat im Herbst mit Invasion of Love eine Platte veröffentlicht, die bisher hier ignoriert wurde. Und gerade eben nochmal der Track My Cruel Heart, um euch die nicht vorzuenthalten. Auch die nächste Band, nochmal Musik aus 2013, Haight-Ashbury, benannt nach der berühmten Ecke in San Francisco. Die Band kommt aber aus Glasgow, macht aber trotzdem schönste 60s-Pop-Musik. Ihr Album Perhaps erschien, glaube ich, sogar im Sommer, also schon richtig lange her. Davon aber nochmal hier der Track I Am. Das waren Haight Ashbury mit dem Track I Am. Das Ganze nochmal vom Album Perhaps erschien im letzten Jahr. So, jetzt geht's hier weiter beim Sunday Service gewohnt mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in Hamburg? Ich habe ein paar Konzerte für euch rausgesucht. Das erste leider ohne Klangbeispiel, aber vielleicht auch ganz interessant. Und zwar hier im FSK, nicht live im Radio, aber sozusagen bei uns im Wohnzimmer. Mit schön gemütlichen Sesseln und wahrscheinlich auch mit diversen Flaschen Bier und sonstigen Leckereien dabei gibt es Musik von Chemiefaserwerk, Uzla, David Wallraff, Sleazy, Pictures of TP und Java Dell. Alles das hier zusammen beim Freien Senderkombinat live. Nicht im Radio, sondern hier live im Gebäude. Das ist die Eisbüttler Chaussee. Einfach mal reinschauen hier bei uns im Sender, wenn ihr da Lust habt zuzuhören. Geht los, glaube ich, irgendwann so zwischen 21 Uhr, so roundabout. Dann am Mittwoch I'm Not a Band, eine Band aus Berlin, spielen live im Haus 73. Hier kommt ihr Track Time on Fire. Schmissige Sinti-Pop-Musik mit I'm Not a Band, ihr Track Time on Fire, gerade eben zu hören. Die Band aus Berlin könnt ihr live erleben. Am Mittwoch, den 15.01. sind sie im Haus 73 zu Gast. Am Donnerstag sind dann The Swamps zu Gast im Nachtasyl. Ich habe leider kein Soundbeispiel von den Swamps für euch, aber dafür dann am Freitag, den 17. Lanterns on the Lake. spielen in der Prinzenbar. Die Band kommt aus Dänemark, wenn mich richtig irre. Und hier ihr Track You Soon Learn. Thank you. Lanterns on the Lake mit ihrem Track You Soon Learn. Das Ganze vom Album Until the Colors Run und Lanterns on the Lake kommt auch nicht aus Dänemark, sondern aus Newcastle, aus England. Habt ihr irgendwie dann doch falsch eingeordnet, aber ist ja auch nicht so wichtig. Und ihr könnt es auf jeden Fall live sehen. Am Freitag, den 17.01. Lanterns on the Lake live in der Prinzenbar. Am Samstag gibt es dann die große Andreas Durau Geburtstagsparty. Zum 50. lädt der Künstler ein in den Knust. Er spielt selbst wahrscheinlich viel Musik aus seiner neuen Platte in der Bibliothek, die wir schon in der ersten Stunde ausgiebig hörten. Dazu gibt es Gastauftritte von Maurice Summen, kennt er von Die Türen. Justus Könke ist dabei, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Egotronic und auch der Plan, auch eine alte NDW-Kapelle, wenn man so sagen möchte, sind mit dabei. Also Andreas Durau 50. Das Ganze wird gefeiert am Samstag, den 18.01. im Knust. Am gleichen Tag gibt es eine Release-Party im Westwerk von Television. Die Künstlerin aus Hamburg veröffentlicht mit Funnel Walk ihr neues Album. Hier ihr Track Subspecies. Das war Television mit dem Track Subspecies und das Ganze vom neuen Album Funnel Walk, welches vorgestellt wird am Samstag, den 18.01. im Westwerk Television mit ihrer Release-Party zum neuen Album. Am Sonntag dann sind Kensington in der Stadt und spielen in der Prinzenbar. Hier kommen sie mit Home Again. Musik left here. It's coming and it won't be asking. Got nothing when there's nobody left in your home again. You gotta pull, won't stop it and it won't be happening again. Get caught up in it, don't be asking. But don't get caught up with the people who won't get you home. Das war doch ziemlich grausamer Radio-Pop hier. Home Again von Kensington. Wer sowas mag, der kann es nachhören auf dem Album Vultures oder sich live anschauen. Am Sonntag sind Kensington zu Gast in der Prinzenbar. Dann noch ein Tipp für nächsten Montag, den 20. Januar, und zwar die Caged Animals aus New York. Ein Projekt von dem aus Italien stammenden eigentlich Songwriter Vincent Caccioni spielen in Hamburg und sollten eigentlich im Molotow auftreten. Jetzt gibt es eigentlich fast für alle Konzerte Ersatzorte, die im Molotow nicht mehr stattfinden können, weil der Laden ja geschlossen wurde aufgrund der statischen Probleme der Esso-Häuser. Und ja, für Caged Animals gerade gibt es noch keinen neuen Ort. Da steht immer noch auf der Homepage, wird verlegt, aber wo uns verlegt wird, ist es noch fraglich. Also am besten nochmal einfach auf die Homepage gucken von Molotow oder sich in der Tagespresse informieren, wenn ihr da hingehen möchtet. Auf jeden Fall ist die Band in Hamburg und wird sicherlich irgendwo irgendwann am Montag spielen. Hier kommen die Caged Animals mit ihrem Track Cindy and Me. If you decide to come back to me, we could live so happily. Cindy, Cindy, we'll break out of calamity, drive off with the money. Cindy, Cindy, we're on top of the world. On top of the world. times are rough. Show me how to mend these cuts. Cindy, Cindy, you fitted me for fancy boots. You knew I came from dirty roots. Cindy, Cindy, we're on top of the world. We're living on the top of the world. We're on top of the world. We're living on the top of the world. Wait a minute, I need. So right now, are you in, are you out, in or out, and wait a minute, I need to know right now, in, are you out, in or out. Cindy and Me, die Caged Animals aus New York, eine ganz sympathische Band, die im letzten Jahr mit In the Land of the Giants ihr zweites Album veröffentlicht haben. Das ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen, muss ich zugeben, außer die Single hier kenne ich eigentlich gar nicht sonst von diesem neuesten Album. Muss ich vielleicht doch nochmal nachhören. Auf jeden Fall könnt ihr sie live sehen, die Caged Animals, am Montag, den 20. Januar in der Stadt. Sollten eigentlich im Molotow spielen, jetzt das Ganze verlegt, aber wo, das steht noch nicht fest. Checkt das nochmal in der Tagespresse. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Weiter geht's in der zweiten Stunde Musik, mit Musik noch aus dem letzten Jahr, aus 2013. Sachen, die ja übrig geblieben sind, die aber auch nicht unbedingt deshalb schlechter sein müssen. Zum Beispiel Shine 2009, ein Duo aus Helsinki, aus Finnland. Sami Suova und Miki Pikeri heißen die beiden. Haben eine Platte rausgebracht, Our Nation, davon hier der Track Older. Call. Mr. Playman didn't take the next one. Oh yeah. Beats zusammengebastelt von Daedalus alias Alfred Darlington aus Kalifornien. Der hat gerade mit Drone Out eine Platte veröffentlicht, die nicht ganz an seine vorherigen Werke anknüpfen kann, die aber trotzdem auf jeden Fall hörenswert ist. Keep Still, der Track gerade eben von Daedalus. Peter Broderick ist ein Musiker aus den USA, der eine Zeit lang in Dänemark und dann lange in Berlin gewohnt hat und wieder zurück ist in die USA. Der hat sein Debütalbum Float 2008 veröffentlicht. Das wurde gerade eben wieder veröffentlicht und dann nochmal neu abgemischt. Float 2013 heißt das Ganze dann entsprechend und davon hier nochmal. Der Track ist Snowflake. Thank you. Ja, tolle Musik hier von Peter Broderick, A Snowflake von dem Album Float 2013, sein Debütalbum wieder veröffentlicht im November 2013. Und wer ruhige Musik macht, mag Klaviermusik, zeitgenössisches in die Richtung, der ist hier bei Peter Broderick auf jeden Fall richtig aufgehoben. Das Ganze erschien bei Erased Tapes, einem Londoner Label. Aus der gleichen Kaderschmiede kommt auch das Debüt von Douglas Dare, ein Sänger, ein Singer-Songwriter aus London, der mit Seven Hours vor kurzem seine Debüt-EP veröffentlicht hat. Davon hier der Track Flames. Problems not solved, we're bound to evolve. better to be wrong and together than right and forever regretting that course. Dieser schottische Akzent, den man da gerade raushören konnte. R.M. Hubbard war das. R.M. sind Initialen für den Vornamen. Robert MacArthur Hubbard kommt aus Glasgow, macht Musik schon seit Jahren in diversesten Bands und Projekten, aber jetzt auch solo seit einiger Zeit zu vernehmen. Breaks and Bone hieß sein Album, welches im Herbst erschien. Und auch das hier viel zu kurz gekommen beim Sunday Service. Zeit, das mal endlich nachzuholen. Genauso die nächste Band, Mood Rings. Die kommen aus den USA, aus Atlanta, machen eher so Schrammelpop auf ihrem Album VPI Harmony. Mit so ein bisschen Feeling auch für die 80er Jahre. Hier kommen Mood Rings mit ihrem Track Promise Me Eternity. Storm is Me, Eternity, was für ein Songtitel hier von den Mood Rings, das Ganze vom Album VPI Harmony, VPI, keine Ahnung, wo das hier stehen soll, auf jeden Fall eine ganz nette Combo aus den USA, aus Atlanta und ebenfalls aus der ähnlichen Ecke kommen die Happy Jawbone Family Band, auch die machen Musik, die eher an die ja, 60er Jahre erinnert, an Schrammelpop und allem, was dazugehört, von ihrem gleichbetitelten Album hier, ihr Track You Can Hear Me Ticking.